Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Bürger und Bürgerinnen der Volksrepublik Polen. So begann am 13. Dezember 1981 der damalige polnische Staatschef Wojciech Jaruzelski seine Ansprache, mit der er das Kriegsrecht in Polen verkündete. Frühmorgens zur Frühstückszeit klang es so aus dem Radio und Fernsehen und wurde jede Stunde wiederholt. Es schockierte alle Polen und blieb bis heute unvergessen. Przebiegają linie bolesnych podziałów. Zu dieser Sendung, die an das Kriegsrecht in Polen vor 40 Jahren erinnert, begrüßt sie am Mikrofon Margarete Wohlan. Und ich beginne mit einer Reportage, die ein halbes Jahr zuvor, im August 1981, im RIAS gesendet wurde. Anneliese Holzschuh ist im Sommer des Jahres durch Polen gereist und hat die gespannte Atmosphäre gespürt, die zwischen Lethargie und Empörung schwankte. Aber dass so etwas wie das Kriegsrecht verhängt werden könnte, glaubte damals niemand. Ich war im August 2 Wochen mit dem Auto unterwegs, bin über Danzig und Warschau gekommen. Es war keine journalistische Informationsreise, bei der mir sachkundige Gesprächspartner Auskünfte gaben. Ich habe Museen, Sehenswürdigkeiten aufgesucht, bin auf einem See in Masuren gepaddelt. Trotz touristischer Flüchtigkeit habe ich auch ein wenig polnischen Alltag erlebt. Ich habe in kleinen Hotels gewohnt und bei Familien Unterkunft bekommen. Ich habe Schlange gestanden und habe Leute im Auto mitgenommen, die lange auf ein öffentliches Verkehrsmittel gewartet hatten. Die unterschiedlichsten Menschen sind mir über den Weg gelaufen, von jungen Soldaten bis zum alten Bauern, von der Hausfrau bis zum Totengräber. Ich habe erlebt, wie die Polen heiter gelassen die Widrigkeiten des Alltags hinnahmen, aber bei vielen, vor allem jungen Leuten, auch eine erschreckende Hoffnungslosigkeit bemerkt. Auswanderung oder wenigstens zeitweilige Arbeit in einem westlichen Land schien deren alles beherrschender Gedanke zu sein. Hat sich in Polen etwas verändert seit dem Sommer 1980? Seit jenen Streiks und der Gründung der Freien Gewerkschaft Solidarität, die heute weit mehr Mitglieder hat als die Kommunistische Partei? Mir scheint, keiner hat Scheu zu sagen, was er denkt. Weder der Mann auf der Straße noch die Regierungsvertreter beschönigen die allgemeine wirtschaftliche Misere. Tabus der jüngsten Geschichte sind keine Tabus mehr. Und der Wunsch nach einem anderen, gerechteren Polen wird nicht nur im Film oder im Lied offenkundig. Als ich nach Danzig kam, gedachte man gerade dieses Aufbruchs im vergangenen August. Unter anderem mit einem Festival des wahrhaftigen Liedes. Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego kurwa mać bez przerwy poucza ktoś, w co wierzyć mam? Niech się gazeta, no jest Deutschland, wstrzyma z wstępniakiem o pomocy, bo tu są ludzie, którzy jeszcze budzą się z krzykiem w środku nocy. Keiner soll mir meine Freunde suchen. Meine Feinde suche ich mir selbst. Warum verdammt belehrt mich pausenlos jemand, was ich glauben soll? Die Zeitung Neues Deutschland soll ihre Leitartikel über Hilfe bleiben lassen, weil hier noch Menschen leben, die mitten in der Nacht mit einem Schrei aufwachen. Fürwahr, das ist ein rechter Freund, der den Rost von den Denkmälern putzt, erbaut zu ewiger Ehre und Gedenken von preußischen Feldwebeln und Friedrichen. Mit welchem Recht tönt ihr, Brüder, über Freiheit in Rude Bravo? Von eurer Freiheit ist nicht bloß ein Schriftsteller wahnsinnig geworden. Verzeih mir, trauriges Bratislava, Hradschin und goldenes Prag, für die Schwalbe jenes Frühlings und polnische Panzer an der Moldau. Głosicie bracia w rudym prawie, wszak to od waszej nie ostatni. Zwariował pisarz Ota Paweł. Przebacz mi smutna Bratysławo, Hradcu Kralowy z lata pracho, za śmierć jaskółki tamtej wiosny i polskie tanki nad Wełtawą. Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego kurwa mać bez przerwy poucza ktoś, w co wierzyć mam? Sechs Stunden hatte ich für die Strecke Berlin-Frankfurt-Oder und zweimalige DDR-Grenzkontrolle gebraucht, die sich den wenigen Transitreisenden ins sozialistische Bruderland freundlich, aber extrem gründlich widmete. 2,5 Stunden stand ich auf der Oderbrücke, vor mir ein knappes Dutzend Personenwagen. Sicher hatte ich Pech und war gerade in einen Schichtwechsel geraten, aber wollten die DDR-Beamten ihren polnischen Kollegen vormachen, was sie unter intensiver Arbeit verstehen? Suchte der Grenzpolizist bei mir die Keime der Konterrevolution, als er jedes Zettelchen auseinandernahm? Oder dachte er, ich schmuggle DDR-Mark ins Nachbarland, die dort durchaus Devisenwert hat? Ich hatte eine Anweisung für knapp 6.000 Zloty bei mir. Pro Tag hat ein westdeutscher Tourist 30 Mark zum offiziellen Kurs, 14 Zloty für eine Mark einzutauschen. Dazu hatte ich Tankgutscheine und noch 500 Mark extra. Ich erschrak, als man mir im ersten Hotel bereits über 1.000 Zloty für eine Nacht berechnete. Bei solchen Preisen würde ich nicht 2 Wochen überdauern können. Abwechselnd fühlte ich mich wie ein Bettler und wie ein Krösus. Zwischen 600 und 1.000 Zloty zahlte ich für ein Hotelzimmer. Für ein Frühstück dagegen nur 10 Zloty. 40 Zloty für ein Kilo Äpfel, und das war ein teurer Preis für die Polen. Die Verteuerung des Brotes auf 16 Zloty für einen 800-Gramm-Leib ab 1. September wurde von vielen als Zumutung empfunden. Für 16 Zloty erstand ich in Danzig einen schönen kleinen Emaille-Kochtopf polnischer Produktion. Dem Haushaltswarengeschäft gegenüber lag ein Pewex, ein Intershop mit Pariser Chic, wo für Devisen alles zu haben ist. Ohne Übertreibung, ein Dollar ist auf dem Schwarzmarkt so viel wert wie 15 solcher Emaille-Töpfe. Die Polen, die ich traf, sprachen meist ungefragt und ungeniert über ihre finanziellen Verhältnisse. Vor Danzig machte ich auf einem Parkplatz Pause, als sich ein alter Mann zu mir setzte, der Parkplatzwächter. Er erzählte, dass er als alter Danziger natürlich Deutsch kann. Ich glaube nicht, wen er schon alles hier getroffen habe. Besoffene Schweden zum Beispiel, die sich mit einem Na zdrowie schließlich doch als ehemalige Polen erwiesen hätten. Viele Berliner auch. Aber dieses Jahr sei nichts los. Seine Frau habe auf Marken gerade eine halbe Stange Zigaretten gekauft. Nur eine Sorte gebe es. Wodka bekomme man 1,5 Liter pro Kopf und Monat. Nur eine ganz schlechte Sorte, die als Grog trinkt und nachspülen muss. Seine Rente habe bis vor kurzem 2.500 Zloty betragen, jetzt 3.300. Für seine Frau, die keine eigene Rente hat, bekommt er 400 Zloty Zuschlag. Dann habe er noch 1.500 für den Parkplatz und für Wegearbeiten und 600 Zloty als Totengräber. Ja, unter Gerik sei alles viel besser gewesen. Da habe es alles gegeben, mehrere Sorten Zigaretten, Wein, Wodka. Seine Tochter arbeite im Handel in Langfuhr, verdiene fast 10.000 Zloty. Für Solidarność habe man in der Firma nichts übrig. Da kämen junge Männer, die nicht arbeiteten, weil sie ja von Solidarność bezahlt würden. 5-Tage-Woche. Er habe noch an 2 Sonntagen im Monat gearbeitet. Das sei natürlich bezahlt worden. Lech Wałęsa, der habe überall Geld bekommen. Amerika soll ein Schiff mit Lebensmitteln geschickt haben. Aber die Solidarität lasse nichts rein. Das gehe wohl gleich zu den Russen. Dann erzählt er mir von den letzten Toten, die er begraben hat. Vom Pfarrer, der ihm nicht erlaubt, im Herbst schon Vorarbeit zu leisten. Er erzählt vom Aberglauben in seiner Jugend und von den Geschichten, mit denen er alte Frauen schreckt, wenn sie ihn auf dem Friedhof bei der Arbeit stören. Ich solle nächstes Jahr wiederkommen, dann wisse er Neues. wohnte einige Tage in der Altstadt von Danzig. In den wiederaufgebauten Prachtbauten der Hansestadt sind heute Wohnungen und Behörden, Geschäfte, Cafés, lärmende Tanzlokale neben gut besuchten Kirchen. Die Mängel schienen mir hier weniger drückend zu sein. Zum Tee gab es sogar Zucker. Auf dem Markt eine Fülle an Obst, Gemüse, Blumen, wie es in der DDR nicht vorstellbar wäre. Man flanierte durch die Straßen, aß knackige Äpfel, besah sich die Angebote der Straßenhändler und Galeristen, stand Schlange zum Beispiel um Melonen. Streit bemerkte ich nur an einer besonders langen Schlange und da ging es um Wodka. Ich fuhr mit dem Schiff zur Westerplatte, wo im September 1939 eine polnische Kompanie der deutschen Wehrmacht eine Woche lang Widerstand geleistet hatte. Für die Polen war dies Familienausflug und Geschichtsunterricht in einem. Am Panzerdenkmal ließen die fremden Führer ihre Gruppen eine Schweigeminute einlegen. Abends in der großen Mühle erlebte ich die Danziger als hellwache Zeitgenossen bei einem Autorenabend von Jacek Fedorowicz. Das war eine Ein-Mann-Show, die das Publikum in Atem hielt, wie einst die Auftritte von Wolfgang Neuss. Fedorowicz ließ aktuelle Ereignisse satirisch Revue passieren, zum Beispiel den Busstreik in Warschau. Widzicie Państwo, po co była ta cała manifestacja autobusowa? A to ktoś mi wyjawił, jaki plan miała Solidarność. Machen wir uns klar, wofür diese ganze Busdemonstration war. Jemand hat mir anvertraut, welchen Plan die Solidarität hatte. Das war so ein Plan, so schlau, dass ihr nie drauf kommen würdet. Wie sollte es vor sich gehen? Das Drehbuch war so. Die Busse fahren und biegen von der Marschakowska-Straße in die Jerusalemska ein, damit sie vor das ZK-Gebäude gelangen. Ein Tag davor hat die Solidarität dafür gesorgt, dass am 5. August gutes Wetter ist, denn der Episkopat ist von ihr schon unterwandert. Also gibt es schönes Wetter, Hitze. Und im Zusammenhang mit dieser Hitze sind die Fenster im ZK-Gebäude geöffnet. Die Busse fahren vor das Gebäude. Der erste verringert seine Geschwindigkeit. Auf sein Dach klettert Wabensa, springt von dem Dach durch das geöffnete Fenster im ZK und übernimmt die Macht. Er habe ein Gespräch im Politbüro mitgehört, sagte Fedorowicz und persiflierte einen ranghohen Politiker. Lebensmittel, sagte er. Das heißt, ihr wollt die Macht. Denn wer Lebensmittel hat, hat die Macht. Wir waren vorbereitet zu sagen, wenn die über den Zugang zum Fernsehen anfangen zu reden, dann sagen wir, wer den Zugang hat, der hat die Macht. Und wenn sie noch ganz anders anfangen würden, ob man das Fenster öffnen kann, weil hier eine stickige Luft ist, dann sagen wir, das Fenster, das heißt, ihr wollt auch Macht. Denn wer Zugang zur frischen Luft hat, der hat die Macht. Nach einer Stunde konnten die Zuschauer auf Zetteln Fragen stellen, die Fedorowicz in vergleichbarer Non-Stop-Rede beantwortete, scheinbar unbekümmert auch auf heikle Themen eingehend, wie Zensur oder das Verhältnis zur Sowjetunion. Heilig schien ihm so gut wie gar nichts. In Polen gäbe es über 30 Millionen, die am Rande der Gesellschaft lebten. Und vielleicht 200 echte Patrioten, sagte er und erhielt stürmischen Beifall. Bei Respektlosigkeit rundum sparte der Wortkünstler einen Bereich allerdings aus, die Kirche. Die Vertrauenskrise im Verhältnis der Polen zu ihrem sozialistischen Staat ist unübersehbar. Die Autorität der Kirche dagegen ungebrochen. Eine illusionslose Sicht auf die politische Wirklichkeit und eine naive Frömmigkeit, die Spott und Ironie ausschließt, das scheint für die Polen kein Widerspruch zu sein. Für einen nicht-katholischen Fremden ist es schon ein wenig wunderlich, allüberall in den Kirchen auf Dokumentationen päpstlicher Nähe und Verbundenheit zu stoßen. Eine Danziger Kirche hatte den Vorraum mit einem bunten Fotoreport vom Papstbesuch in der Bundesrepublik ausgeschmückt. Ein Bild zeigte auf einer Empore einen gerührt lächelnden Bundespräsidenten Carstens in Schwarz neben dem weiß gekleideten Papst. In der Katharinenkirche, der Stadtpfarrei der Danziger Altstadt, neben vielen anderen ein Foto, Kardinal Wyszynski an der Brust von Papst Paul in der Haltung des heimgekehrten verlorenen Sohnes. Dazu die Papstworte. Eine Umarmung der Liebe. In der Stadt Peters wäre der Papst Pole nicht, wenn nicht dein Glaube, dein Leiden, deine heroische Hoffnung, dein restloses Trauen auf die Mutterkirche wäre. Musik. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Jungs von Grabówek, Jungs von Chylonia. Heute hat die Miliz zu den Waffen gegriffen. Wir haben mutig gestanden, Steine geworfen. Janek Wiśniewski ist gefallen. Wir haben ihn auf einer Tür getragen, die Świętojewska-Straße entlang, den Bullen und Panzern entgegen. Jungs von der Werft, rächt den Freund. Janek Wiśniewski ist gefallen. Die Tränenbomben krachen, das Gas strömt auf die Arbeiter. Wir bekommen Schläge. Es fallen Kinder, Greise, Frauen. Janek Wiśniewski ist gefallen. Dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. In Danzig lief gerade Andrzej Wajdas Film Der Mann aus Eisen an. Den Mann aus Marmor, der die Vorgeschichte darstellt, hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Eine Filmemacherin sucht das Leben eines Mannes zu rekonstruieren, der vor 30 Jahren als Held der Arbeit gefeiert, in Stein gehauen wurde und irgendwie verschwand. In der Fortsetzung erfährt man, dass er 1970 bei den Arbeiterunruhen in Danzig umkam. Die Filmemacherin, die damals ihre Arbeit nicht vollenden konnte, sondern gefeuert wurde, hatte den Sohn gefunden. Ihn heiratet sie in Teil 2, der das Streikgeschehen auf der Danziger Leninwerft einbezieht. Trauzeugen sind Lech Wałęsa und Anna Walentynowicz. Von den Dialogen verstand ich so gut wie gar nichts. Verwirrt von abrupt wechselnden Szenen, dem ständigen Hin und Her zwischen Dokumentarischem und Fiktivem, hat sich mir eingeprägt eine Welt von Intellektuellen und Funktionären, von Menschen an der Macht und in der Nähe zur Macht, in der hektisch gestikuliert wurde, in der Zigaretten und Alkohol das Lebenselixier zu sein schienen. Dann eine Allgegenwart von Vergangenem und bohrendes Suchen nach historischer Wahrheit. Der Optimismus Wajdas bei der Vereinigung von Film und Realität blieb mir verschlossen. Ich hatte den Eindruck, der Streik der Arbeiter wurde künstlich heroisiert, wurde zum Kientop. Der Film Wajdas, der in Cannes in diesem Jahr die Goldene Palme erhalten hat, ist in Polen umstritten. Sein künstlerischer Wert wird von manchen Kritikern angezweifelt. Dem wird entgegengehalten, das Bedeutende sei, dass er entstanden sei, dass er habe entstehen können im Epizentrum gesellschaftlicher Emotionen, Hoffnungen und Beunruhigungen. So die Formulierung eines Filmexperten. Die Betroffenheit des Kinopublikums lernte ich am nächsten Tag besser verstehen. Ich hatte vereinzelte Hinweise von Solidarność auf eine Messe gefunden, die am Sonntagnachmittag vor der Werft zum Gedenken der Ereignisse im vergangenen August gelesen werden sollte. Ich fand die Leninwerft nicht, fuhr in die falsche Richtung, landete im Hafen und traf Andrzej, der gerade von der Arbeit kam. Er wollte auch zur Werft. Die Messe war vorbei, aber die Stätte der jüngsten polnischen Zeitgeschichte war eindrucksvoll genug. Das Denkmal, das zu Ehren der Aufständischen von 1970 errichtet worden ist, ist wie ein Golgatha. Drei hohe Kreuze, jedoch mit Ankern an den Querbalken, unten am Sockel Reliefs. Im Sitzungssaal der Werft war eine große Ausstellung aufgebaut, eine Dokumentation der Ereignisse von 1970. Bilder von Demonstrierenden, Aufnahmen von auffahrenden Panzern und Toten. Daneben Zeitungsausschnitte mit den verharmlosenden Meldungen. Jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się zachciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Der eine verwundet, der andere getötet. Sie wollten Blut, die Milizbanditen. Es ist die Partei, die auf Arbeiter schießt. Janek Wiśniewski ist gefallen. Blutiger Kociołek, Henker der Dreistadt. Durch ihn sterben Kinder und Frauen. Warte nur, du Schurke, wir kriegen dich. Janek Wiśniewski ist gefallen. Werftarbeiter von Gdynia, Werftarbeiter von Gdansk. Geht nach Hause, der Kampf ist beendet. Die Welt hat es erfahren, aber nichts dazu gesagt. Janek Wiśniewski ist gefallen. Weint nicht, Mütter. Die Werftfahne weht nicht umsonst mit schwarzem Flor. Für Brot und Freiheit und ein neues Polen ist Janek Wiśniewski gefallen. Nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Im großen Saal der Leninwerft sind außerdem für einige Wochen die Danziger Ereignisse von 1980 dokumentiert. Sämtliche Papiere von Solidarność liegen aus. Lautsprecher geben die damaligen Auseinandersetzungen wieder. Bilder in Hülle und Fülle. Mein Begleiter Andrzej, Hafenarbeiter und Mitglied der Solidarität, erzählt mir, wie er jeden Tag seinen 2 Monate alten Sohn im Kinderwagen hierher geschoben habe. Er findet auf den Bildern eine Reihe von Bekannten wieder. Und immer wieder Lech Wałęsa. Sein Riesenkugelschreiber ist auf dem Podiumstisch in einem Glaskasten wie eine Reliquie aufbewahrt. Dahinter an der Wand der polnische Adler. Links ein Kruzifix, rechts eine große Bildtafel. Wałęsa zu Füßen eines steinernen Lenin, der so postiert ist, dass er aus dem Fenster blickt. In seinem Blickfeld noch einmal Wałęsa mit Genossen in Siegespose. Eine Studie in Geschichte, die, wie mir schien, nicht ohne fröhliche Theatralik war. Antisowjetische Gefühle, hier nur leicht angedeutet, sind häufig zu spüren. In Warschau kam ich an einem Zeitungskiosk vorbei, der wegen Urlaub geschlossen war. In der Auslage nur ein paar Exemplare der Prawda vom 13. August, als Ladenhüter gewissermaßen. Deutlicher das Plakat von Solidarność. Willst du die Wahrheit wissen, dann lies Tribuna Ludu. Das war grafisch so gestaltet, dass der Doppelsinn als eigentlicher in die Augen sprang, nämlich: Willst du wissen, was in der Prawda steht, dann lies Tribuna Ludu. Ein anderes Poster zeigte einen polnischen Güterzug. 2 Arbeiter stehen auf den Gleisen, fragen, wohin? Am Bahnsteig stehen Töpfe mit der Aufschrift Farbe, aus denen ein paar Schweine gestiegen sind. Dazu die Worte, für wie viel? Am Stand der polnischen Plakatkunst gemessen war dies, wie viele andere derartige, ein bescheidenes Machwerk. Die Mutmaßungen einer Wirtschaftsausbeutung durch die Sowjetunion klingen wie die Klagen der Deutschen über Reparationen unmittelbar nach dem Krieg. Ob sich in solchen Verdächtigungen nicht auch eine Wirkung polnischen Geschichtsbewusstseins ausdrückt? Polen hat in seiner Geschichte so viel erlitten durch benachbarte Mächte. Vielleicht ist es eine Zwangsvorstellung, dass immer ein anderer Staat verantwortlich sein muss für polnische Misere. Andrzej war mit mir zum Solidaritätsbüro gefahren, hatte mich nach Hause mitgenommen, damit ich ein proletarisches Heim kennenlerne. Es besteht aus Stube und Küche, das sie nur mit Zähigkeit nach Besetzung einer anderen Wohnung ergattert hatten, wie mir seine Frau Mira erzählt. 10 Jahre werden sie auf ihre Neubauwohnung warten müssen, für die er bereits Anzahlung leistet. Und er, der noch so begeistert von seiner Augenzeugenschaft des Streiks berichtet hat, legt nun mit wachsender Verbitterung seine ausweglose wirtschaftliche Lage dar. Mira brät derweil Pfannkuchen für uns. 5.900 Zloty verdient er. 1.500 muss er monatlich an die Bank zahlen für die Wohnung. Mira kann nicht arbeiten gehen, weil kein Krippenplatz für das Kind zu bekommen ist. Man könne in Polen einfach nicht leben, meint Andrzej. Wir fahren dann zu seiner Mutter und zu seinem Stiefvater, der mir viel mehr erzählen könne, wie Andrzej meint, weil der ehemaliger Deutscher sei. Er ist von Beruf Lokomotivführer, jetzt Rentner und hat, wie er gleich sagt, in seinem Leben einen Fehler gemacht, dass er nämlich nach dem Krieg nicht in Schleswig-Holstein geblieben ist. Er lebt mit seiner 2. Frau in gediegenem Wohlstand. Ein Fernseher in Schwarz-Weiß, einer in Farbe, nichts fehlt in der Wohnung, die an einem wunderschönen Platz der Danziger Altstadt gelegen ist. Von solcher Lebensqualität will er nichts wissen. Nicht einmal Strumpfhosen könne er für seine Frau kaufen, und Waschpulver gebe es nur 1/2 Pfund pro Kopf und Monat. Die Läuse fressen uns auf, sagt er. Unter Hitler habe es auch Marken gegeben, aber alles sei billig gewesen. Jetzt habe man Marken und alles werde teuer. Andrzej hat die Flasche Wodka, über die er sich kindlich gefreut hat, schließlich nicht mehr losgelassen. 20 Jahre müsse er auf eine Wohnung warten, meint er jetzt. Und das Leben in Polen sei einfach eine Abstraktion, eine Abstraktion. Die Familie widerspricht und streitet mit ihm. Zu mir meint er später, die Regierung wisse schon, warum sie den Wodka knapp halte. Chaos breche aus. Einige Tage nach meiner Abreise aus Danzig begegnete ich einem Grundübel des polnischen Lebens, der Spekulation. Ich hatte Malbock und Grunwald besucht, die Marienburg besichtigt und die Städte aufgesucht, da anno 1410 das polnisch-litauische Heer den Deutschen Orden schlug. Und ich wollte Richtung Nordosten, um ein klein wenig von Masuren zu erleben. Auf der Suche nach dem Ort der berühmten Schlacht hatte ich nicht rechtzeitig ans Tanken gedacht. Bisher hatte ich immer Glück gehabt, hatte Tankstellen an kleineren Orten benutzt, an denen in der Regel 10, 15 Autos in der Schlange standen. Mit meinen Tankgutscheinen lief der Handel freundlich und reibungslos. In dieser Gegend nun waren einige Tankstellen überhaupt nicht besetzt. Und als ich nach Olsztyne kam, war der Bedarf bereits dringend. Eine Schlange gab es nicht, ein Tankwart war da, der sprach Deutsch und alles ging ruckzuck. Benzin gäbe es nur für den Notfall und privat auf D-Mark. Nix Tankscheine, ein Liter, eine Mark. Sicher, er hat mich nicht geschädigt. Ich musste auch bei der Ausreise nicht meine Benzinkäufe belegen. Aber was für eine Frechheit gegenüber den Landsleuten. Das Wort die Gegenwert dieser einen Tankfüllung entsprach dem Monatslohn eines Arbeiters. Das Thema Spekulation und Korruption im Großen und Kleinen, das Problem, dass für die eigene Währung immer weniger, für Devisen aber alles zu haben ist, wird offen in den Medien behandelt. Ich kam gerade zur Zeit des mehrtägigen Zeitungsstreiks ins Land, mit dem die Gewerkschaft Solidarität den Zugang zu den Medien erkämpfen wollte. Aber sogar die als Pravda gleichgescholtene Parteizeitung Tribuna Ludu geht mit großem Ernst heikle Themen an. Für Zice Warszawi steht man Schlange. Und außer der begehrten Wochenzeitung Solidarność gibt es eine Fülle kritischer Blätter, die im Nu vergriffen sind. Die Versorgungsmisere wurde nicht beschönigt. Rücksichtslos wurden in Radio und Fernsehen Themen diskutiert, die die Menschen betreffen. Energieknappheit, die angekündigte Preiserhöhung, die Fragen, wird es im neuen Schuljahr möglich sein, den Kindern Schulbücher, Schulspeisung zu geben? Im Radio verfolgte ich eine Rede von Parteichef Kania in einem Posener Großbetrieb, wo er den ganzen Katalog von wirtschaftlichen, innen- und außenpolitischen Problemen auflistete. Zum Thema Benzin sagte er zum Beispiel: Towarzysze podnieśli tutaj temat benzyny. Zastrzeżeniem, co będzie w przyszłości. Jak to będzie z benzyną. Bo przecież samochody mają i robotnicy. Die Genossen hier haben das Thema Benzin angesprochen, mit Sorge, was wird in der Zukunft, was wird mit Benzin? Denn auch die Arbeiter haben Autos. Aber sagt Genossen, was soll die Regierung in einer Situation wie der heutigen tun, wie sich verhalten? Es gibt verschiedene Vorschläge, Benzin auf Marken. Aber wie soll jemand so einen Versorgungsschlüssel finden, der gerecht ist? Ich glaube, es gibt eine solche Möglichkeit nicht. Der eine fährt von weit her zur Arbeit und hat keine Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Der andere benutzt sein Auto nur einmal in der Woche. Und wie sehen unsere Möglichkeiten aus? In diesem Jahr mussten wir unsere Benzinkäufe im Westen reduzieren, einfach weil wir kein Geld haben. Und wir glauben, es gibt dringendere Bedürfnisse im Land als Benzin, auch wenn wir dieses Geld hätten. Die Titelseite einer neuen Ausgabe des Satireblattes Spilki zeigt einen Tankwart als Napoleon vor seiner Zapfsäule. Finsteren Blicks, die rechte Hand in der Latzhose verborgen. So beendet Anneliese Holzschuh ihre Reportage, in der sie die Stimmung der Polen im Sommer 1981 festgehalten hat. Mit einem Cartoon des Warschauer Satireblatts Spilki, auf Deutsch Die Nadeln. Satire in Polen war noch möglich im August 1981. Und dann, knapp 4 Monate später, das. Ein Auszug aus einem Bericht, der am 14. Dezember morgens im Deutschlandfunk gesendet wurde. Um 22 Uhr Ortszeit trat die nächtliche Ausgangssperre in Kraft und abgesehen von den Militärpatrouillen waren die Straßen der polnischen Hauptstadt menschenleer. Das Warschauer Hauptquartier von Solidarität war noch immer von Sondereinheiten der Polizei umstellt und abgeriegelt. Zuvor waren über den nördlichen Vororten Aufklärungsflugzeuge gesichtet worden. In Warschau hat Solidarität für den heutigen Montag zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Und wenn dieser Aufruf befolgt wird, könnte das den ersten wirklichen Zusammenstoß zwischen den Arbeitern und den Sicherheitskräften hervorrufen. Gestern waren auch eines der größten Warschauer Automobilwerke und eine Traktorenfabrik von Armee und Polizei umstellt, die als Hochburg von Solidarität gilt. Der regierende Militärrat hat ein Verbot von Streiks und öffentlichen Versammlungen verhängt. Auslandsreisen sind ebenfalls verboten worden und es wurde warnend darauf hingewiesen, dass man unter Umständen Eigentum, auch das von Gewerkschaften, beschlagnahmen werde. Schulkinder sind bis auf Weiteres in die Ferien entlassen worden und dem Vernehmen nach wurde zahlreichen polnischen Journalisten mitgeteilt, sie sollten heute nicht an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Inzwischen lässt sich auch absehen, dass ähnliche Operationen wie in Warschau auch in vielen anderen Landesteilen durchgeführt wurden. Westliche Beobachter schätzen, dass insgesamt rund 100 Vertreter von Solidarität festgenommen worden sind. Von militärischer Seite wird diese Maßnahme zwar als vorbeugend bezeichnet, aber sie dürfte doch die Aussichten auf ein glaubwürdiges Verhältnis zwischen Solidarität und der Regierung zunichte gemacht haben. Es sieht so aus, als werde man möglicherweise versuchen, Lech Wałęsa von seinen Kollegen zu isolieren und ihn dazu zu bewegen, zur Ruhe aufzurufen. Wann die Telefon- und Fernschreibverbindungen wieder intakt sein werden, lässt sich im Augenblick nicht absehen. Journalisten sind aufgefordert, das Gebiet Warschau nicht zu verlassen und Sonderakkreditierungen zu beantragen. Was die polnische Bevölkerung im Allgemeinen angeht, so hatte kaum jemand erwartet, dass General Jaruzelski so drastische Maßnahmen anordnen würde und ihre Wirkung scheint denn auch schockierend und beunruhigend gewesen zu sein. Um das Stadtzentrum von Warschau herum sind mehrere Straßen von höflichen, aber bestimmten Soldaten abgeriegelt worden. Offenbar wohnt Jaruzelski in dem Bezirk. Und hin und wieder war zu spüren, dass einige Menschen nur schwer ihren Ärger unterdrücken konnten. Soweit der kurze Bericht von Sebastian Timm vom 14. Dezember 1981. Die Gewerkschaft Solidarität, besser bekannt als Solidarność, war über Nacht zu einer Organisation non grata geworden. Sie hören Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Die Empörung der westlichen Welt über die Verhängung des Kriegsrechts ließ nicht lange auf sich warten, doch mit den Taten sah es schon anders aus. Die Polen erhofften sich vor allem Hilfe von den USA als dem natürlichen Gegner der Sowjetunion. Was tatsächlich geschah, erklärte der damalige US-Präsident Ronald Reagan bei einer Weihnachtsansprache 1981. Davon berichtete der damalige USA-Korrespondent Georg Siegert am Heiligabend im RIAS. Es wäre nicht wahr, würde man etwas anderes behaupten. Aber in Amerika bereitet man sich auf Weihnachten vor. Schließlich, wenn wir heute Abend ins Bett gehen, dann ist das die berühmte Nacht vor dem Heiligen Abend, an dem die Kinder im Schlafe liegen und von dem Weihnachtsbaum träumen und all den schönen Sachen, die auf sie warten. Hier in Amerika wie überall woanders auf der Welt, ganz gleich, ob wir von Berlin sprechen oder von Danzig, Katowice und Warschau. Natürlich wissen wir nicht, was die Kinder in Polen träumen. Wir können es uns leicht denken. Wir wissen, was die Erwachsenen dort denken. Und wir sollten nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass jeder Mann, auf jeden Fall hier in Amerika, mit äußerstem Interesse die Ereignisse in Polen verfolgt, wenn das auch nicht immer ganz leicht ist. Hier in Amerika, immerhin etwa 6000 Kilometer entfernt, ist man auf die Nachrichtenmedien angewiesen. Man muss abwarten, was Fernsehen und Rundfunk zu berichten haben. Mit größter Spannung sitzt das amerikanische Volk vor seinem Fernseher, nur um festzustellen, dass ein Großteil der Nachrichten aus Polen die offizielle Zensur nicht überstanden haben. Da kommen Fernsehbilder, sagen wir, von der Schiffswerft in Danzig, aber es fehlt der Ton. Der polnische Zensor hat seine Übermittlung verboten. Da hören wir eine Reportage aus Katowice, aber es gibt kein Bild. Der Zensor hat es ausgelöscht. Und dann wird uns ein Bericht aus Warschau angekündigt. Was wir sehen, ist ein dunkler Fernsehschirm. Weder Ton noch Bild wurden freigegeben. Das amerikanische Volk aber ist davon nicht begeistert. Es ist zu verwöhnt, wenn es um freie Nachrichtenübermittlung geht. Die großen amerikanischen Fernsehnetze leisten hervorragende Arbeit. Daran hat man sich im Laufe vieler Jahre gewöhnt. Ob es sich nun um laufende Reportagen von der Ermordung und Beisetzung eines Präsidenten gehandelt hat, 4,5 Tage im November 1963 waren dafür ein schlagender Beweis, oder ob es um die Eroberung des Mondes ging und die Reportagen aus dem Weltraum kamen. Die amerikanischen Nachrichtenmedien sind kaum zu schlagen, aber gegen die Zensur einer diktatorischen Regierung sind sie machtlos. Seit 1000 Jahren wird in Polen Weihnachten gefeiert. Und damit hatte er seine Weihnachtsbotschaft bereits mit seiner Polenerklärung verknüpft. Aber heute würden die Menschen in Polen von ihrer eigenen Regierung verraten. Der Held und Anführer der freiheitsliebenden Arbeiter in Polen, der Gewerkschaftsführer Lech Walesa, wurde verhaftet. Die Bevölkerung wird in brutalster Weise geknechtet. Die Regierung hat ihre grundsätzlichen Zusagen zur Aufrechterhaltung der Menschenrechte gebrochen. Und es ist sicher kein Zufall, meinte Präsident Reagan, dass all dies fast genau auf den Tag 2 Jahre nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan erfolgte. Präsident Reagan wies darauf hin, dass die Verkündigung des Ausnahmezustandes in Polen von Anfang Dezember auf sowjetischem Papier in der Sowjetunion gedruckt wurde und das schon im Monat September. Ich fordere die polnische wie die sowjetische Regierung dringend auf, betonte Reagan mehrmals, die ernsten Konsequenzen ihrer Handlungsweise zu bedenken. Wenn die brutale Unterdrückung in Polen nicht endet, sind die Konsequenzen nicht auszudenken. Wenn die Schrecklichkeiten in Polen nicht aufhören, dann sollte kein Zweifel daran bestehen, es kann auf unserer Seite nicht heißen, Business as usual. Also, es bleibt alles beim Alten. Die Schritte, die seine Regierung zu unternehmen plane, seien daher unumstößlich und vernünftig. Weiter werden Lebensmittel für das polnische Volk zur Verfügung gestellt werden, aber nur aus privaten und karitativen Quellen und nur durch solche Organisationen. Und auch nur dann, wenn es garantiert werden kann, dass die Lebensmittel wirklich in die Hände der notleidenden Bevölkerung gelangen. Die österreichische Regierung hat ihre Vermittlungshilfe zugesagt und man wird sich dieser Hilfe gern bedienen. Alle von der amerikanischen Regierung geförderten Sendungen landwirtschaftlicher Produkte werden eingestellt. Export- und Importlizenzen werden zurückgehalten. Polnische Fischereiboote wird das Fischen in amerikanischen Gewässern untersagt. Die Flüge der polnischen Fluggesellschaft müssen eingestellt werden. Außerdem kündete Präsident Reagan eine Restriktion technologischen Exportes an und er forderte die Alliierten auf, das Gleiche zu tun. Amerika ist bereit, am wirtschaftlichen Wiederaufbau Polens mitzuarbeiten, wenn die Krise einmal vorüber ist und dort wieder menschenwürdige Zustände herrschen. Um all dies zu unterstreichen, so sagte der Präsident schließlich, habe er einen Brief an den polnischen Regierungschef Jaruzelski geschrieben, der etwa den gleichen Inhalt hatte wie seine Rede, also eine ernste Warnung und die Aufforderung enthielt, es nicht zu weit zu treiben. Auch hier mit dem Angebot amerikanischer Hilfe. Aber Ronald Reagan ließ keinen Zweifel daran, dass seine Worte nicht nur an Polen gerichtet waren. Darum habe er auch einen Brief an Leonid Brezhnev geschrieben, der noch einmal die ernsten Konsequenzen aufzeigte, die bei einer Verschlimmerung der Situation in Polen zu erwarten seien. Aber dann kam der Präsident noch einmal auf die Weihnachtsbotschaft vom Frieden auf Erden zu sprechen. Hier in diesem weihnachtlich geschmückten Raum habe er gestern den ehemaligen polnischen Botschafter Spasowski, der um politisches Asyl in Amerika ersucht habe, empfangen. Der Botschafter habe ihm gesagt, dass er hier in seinem Asyl in Amerika eine angezündete Kerze in sein Fenster stellen werde, als Symbol der Hoffnung für das unterdrückte polnische Volk. Er habe Reagan aufgefordert, eine solche Kerze auch im Weißen Haus in ein Fenster zu stellen. Präsident Reagan hat dies mit tief bewegtem Herzen zugesagt. Und dann forderte Reagan das amerikanische Volk auf, am Weihnachtstag das Gleiche zu tun. Dass diese Aufforderung in Amerika gehört wird, dürfen wir heute voraussetzen. Und so dürften Millionen von Lichtern nicht nur wie sonst üblich an den Tannenbäumen, sondern in Millionen und Abermillionen Fenstern amerikanischer Häuser in den Weihnachtstagen als Zeichen der Hoffnung auf die Befreiung des unterdrückten polnischen Volkes leuchten und nicht flackern und nicht ausgehen und den Weg weisen wie seinerzeit der Stern von Bethlehem. Auch wenn es nicht das war, was die Polen sich erhofft hatten, die USA waren immerhin damals im Kalten Krieg zumindest bereit, auch für Länder, die ihnen nichts nützten, etwas zu tun. In diesem Fall Handelssanktionen gegen die UdSSR und ihre Verbündeten. Ich beende diese Archivsendung mit Auszügen aus der Sendereihe »Was sagen Sie nun?« Werner Höfer und Gäste. Das war eine Unterhaltungssendung am Samstagnachmittag im Deutschlandfunk, in der relevante Personen des aktuellen Zeitgeschehens interviewt wurden. Und am 26. Dezember 1981 war das unter anderem Tadeusz Nowakowski, der Reisebegleiter des polnischen Papstes Johannes Paul II. Herr Nowakowski, der gottergebene Christenmensch vertraut darauf, dass alles, was geschieht, im Plan dieses obersten Lenkers aller Geschicke vorbestimmt ist. Also kann es kein Zufall sein, nach Auffassung der gottergebenen Christenmenschen, dass zum ersten Mal in der Geschichte der christlichen Menschheit ein Pole in dieser Sekunde der Weltgeschichte Papst ist. Die Vorgänge in Ihrem Lande, Herr Nowakowski, in diesem Augenblick, wären sie anders verlaufen, schlimmer verlaufen, wenn es nicht diesen Mann aus diesem Lande in dieser Position gegenwärtig gäbe? Meiner Ansicht nach, der Papst Johannes Paul II. Ist als Pate der polnischen moralischen Erneuerung anzusehen. Man könnte sogar sagen, Anführungszeichen, dass er mitverantwortlich ist für das alles, was geschah seit 1979 bis heute. Er hat auch den Valenza, ich war dabei damals bei dieser Audienz, hat ihm auch gesagt, Leszek, Leszek, sei vorsichtig. Das ist so eine gefährliche Sache, weil diese Eisdecke sehr dünn ist. Du musst aufpassen. Und Valenza hat gesagt, ja, dazu gehören zwei. Ich bin sehr vorsichtig. Wir haben niemals gesagt, dass wir etwas gegen die Russen haben. Wir betonen unsere Bündnistreue. Wir sind nicht für den Austritt aus dem Warschauer Pakt. Aber immer, ich wollte sogar persönlich nach Moskau fliegen, hat Valenza gesagt, und Brezhnev alles erklären. Aber die unseren Generale waren dagegen. Das ist schon ein Problem. In meinen Augen ein Urteil gegen Valenza und Solidarität, obwohl man auf die Zeit gespielt hat, schon am ersten Tage haben gewisse Kräfte gesagt, nur alles in Ruhe abwarten, aber wir werden das doch nicht mehr dulden können. Und der Papst tatsächlich, er war die ganze Zeit in Verbindung, er ist stündlich in Verbindung mit Telex, durch Telex nach Franziskańska Gasse in Krakau und Miodowa Palais in Warschau, sodass er jede Stunde genau weiß, aber vorgestern war er abgeschnitten für 6 Stunden. Herr Nowakowski, es gibt heute, gerade noch am Weihnachtstag, am zweiten Weihnachtstag, Nachrichten aus Warschau, die einen Anflug von Ermutigung mitbringen, wonach doch die Kirche, die große Hoffnung war, wonach doch die Kirche jetzt vermittelnd zwischen den Fronten tätig wird. Ist das die einzige Hoffnung? Ist es eine? Das ist die einzige Hoffnung, weil es ist eine seit 1000 Jahren eine gewonnene Erfahrung, dass immer der Primas von Polen, wenn die Krise besonders gefährlich ist, dann ist er Interrex. Dann ist er automatisch die höchste moralische Instanz und sogar die Generale, die Partei, auch die Solidarität, die wissen, dass sie niemals gegen die Kirche was unternehmen können. Sie brauchen einen Modus wie Wendy. Aber es ist mir aufgefallen, dass gerade an jenem Tag, als Erzbischof Glemp, der Primas von Polen, den General Jaruzelski gesagt hat, wir sollen eine Art von Triumvirat gründen, wo die Kirche, die Partei und die Gewerkschaft in einem Boot schwimmen unter der gleichen rot-weißen Flagge, dann hat jemand draußen gesagt, nein, das können wir nicht erlauben, weil wenn ein Triumvirat in Warschau, dann auch das Appetit kommt beim Essen, dann vielleicht in Moskau, dann vielleicht in Prag und woanders. Also wir können uns dieses Modell nicht leisten. Und da hat man natürlich dann sofort Nein gesagt. Dritte Welt, Herr Nowakowski, wenn ein gutwilliger Mensch im Westen, im wohlhabenden Westen, jetzt sich zu entscheiden hat, wem er Gutes zuwendet, den Polen oder den Menschen in der dritten Welt. Soll er da halbe-halbe machen, soll er nach dem Gießkannensystem überall ein bisschen hin verteilen oder soll er sich für die eine oder andere Richtung entscheiden? Ich erinnere mich, ich war mit dem Papst in Afrika und ich habe gesehen, kleinen Kinder, die Kilometer weit zu Fuß gelaufen sind, weil sie dachten, dass in der Nähe von den weißen Siedlungen gibt es Essenabfälle, also Dustbins. Da sind sie hingelaufen, dann hat sich herausgestellt, dass da überhaupt nichts mehr da ist. Aber ich habe mit eigenen Augen gesehen, eine furchtbare Szene, die ich niemals vergessen werde, als sie ungefähr in der Entfernung von 100 Meter von diesen Eimer liefen, da begannen sie sich selbst zu bekämpfen. Denn jeder war dann der Gegner oder der Feind. Und die bekämpften sich, die schlugen sich. Also wenn man das sieht und auch der Papst, obwohl er leider zu wenig tut in der Richtung Geburtenkontrolle, im Gegenteil, er fördert sogar diese demografische Explosion. Aber als man ihm in Kongo gesagt hat, er hat gefragt, wie viele Kinder gibt es in einer Familie? Und da ein Beamter mit stolzer Stimme hat gesagt, 7,5. Dann die erste Reaktion des Papstes war, viel zu viel, viel zu viel. Und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, Santissime Padre, aber man muss was, Heiliger Vater, man muss was dagegen unternehmen. Aber ich möchte hier den Papst... Da war er unwirsch? Nein. Er mag Leute, die manchmal auch was Mutiges sagen. Er hat mir einmal gesagt, mein Schicksal ist, dass kaum ich einen Satz zu Ende spreche, alle sagen, si, si, jawohl, jawohl. Er ist nur vom Ja-Sagen umgeben. Und das ist auch ein Problem für einen dialektisch denkenden Philosophen, der braucht auch manchmal kleine Gegenpositionen. Aber die Kirche ist schon so eine nicht besonders demokratische Institution, wie Sie wissen, weil sie beruft sich auf einen bestimmten Status. Sie hat die Antenne in Ewigkeit in diese Richtung. Und deswegen, wenn man kann da weder abstimmen, man kann natürlich versuchen, durch Konzilväter, durch theologische Schriften diese Idee zu fördern, aber es gibt kleinen Fortschritt. Also wenn ich so Wojtyla 1981 und 1979, das sind doch zwei verschiedene Päpste, habe ich das Gefühl. Also wenn jemand auf der Welt es weiß, dann sind Sie es, Herr Nowakowski. Der Westen beginnt am Brandenburger Tor und endet wo, Herr Nowakowski? Der Westen, so in wie Neuseeland. General de Gaulle. Aha, ja, nach de Gaulle, er ist auch in Ural zu finden. Aber es gibt Westen und Westen. Es gibt in Australien Westen, in Neuseeland und es gibt in der West-Berlin und die Bundesrepublik und jedes Land, jede Stadt reagiert ein bisschen anders auf die polnische Tragödie. Wer richtig, wer falsch? Ich glaube, man hätte es vielleicht einige Bemerkungen unterlassen, das heißt nicht sagen. Ich möchte die Namen nicht zitieren, aber in der Presse findet man die Namen. Wenn es so salopp gesagt wird, da müssen die Polen doch ihren Preis dafür bezahlen, damit es keinen dritten Krieg gibt, dann beginnt mal eine Diskussion. Ich weiß, dass die Polen haben ihre eigene Politik, die Bundesrepublik hat ihre eigene, aber zum Beispiel, wir wissen es, ich weiß es zum Beispiel, weil ich regelmäßig Neues Deutschland lese und jede kommunistische Zeitung genau zur lese. Zur Verfeinerung Ihres Stils oder warum lesen Sie Nein, das ist masochistische Veranlagung sozusagen. Jedenfalls, ich fand da seit vielen Monaten einen Hinweis von einem Mann, der früher in der NSDAP sehr aktiv war, da hieß es immer Kronstadt. Kronstadt, für die Kinder, das wissen wir. Das hat Lenin 1951 damals die Meuterei von Arbeitern und von Matrosen sehr, sehr tragisch, diese Meuterei, beendet. Dieser Hinweis, also was in der Und hier tut man es so, als wenn Erich Honecker überrascht gewesen wäre. Der amerikanische Präsident hat beschlossen und verfügt, dass polnische Fischer nicht mehr in amerikanischen Hoheitsgewässern fischen dürfen. Und damit ist der polnischen Bevölkerung ein Drittel der Fischnahrung entzogen. Eine richtige oder eine falsche Entscheidung? Es ist wahrscheinlich eine symbolische Geste, die niemandem hilft. Weder den Polen Auch die Seriosität der amerikanischen Politik wird hier ein bisschen in Frage gestellt, weil man durch gewisse Demonstrationen betont man eigene Hilflosigkeit. Und das ist ja auch eine große Gefahr, weil man müsste irgendwie doch ganz genau sagen, dass zum Beispiel diese LOT, das ist die Fluglinie, nicht in New York nicht landen darf. Da ist niemandem geholfen, weil erstens diese Leute, die Passagiere, das ist manchmal so Familienzusammenführung, also es ist ein kompliziertes Problem. Und obwohl mir gefällt schon, dass Amerika überhaupt reagiert, wir wissen, dass Jim Carter wollte überhaupt damals den Solzhenitsyn nicht empfangen. Also es gibt schon, die haben wenige Angst vor eigener Courage, wie es früher der Fall war. Und das wäre vielleicht diese Haltung, werden die Russen besser zu würdigen wissen, weil die edle Geste kommt selten für die östliche Mentalität an, weil entweder wird sie als Zeichen der Schwäche oder als Kriegslist interpretiert. Deswegen, also ein bisschen hart müsste man schon sein, weil heute mir, morgen vielleicht einen anderen kann das Gleiche passieren. Soweit Tadeusz Nowakowski, der Reisebegleiter des polnischen Papstes Johannes Paul II. Über die Rolle des polnischen Papstes für sein Land und die generelle Lage in Polen. Am 22. Juli 1983 hob die Regierung das Kriegsrecht offiziell auf. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Nächsten Samstag gibt es die zweite Folge des Dokumentarberichts aus der Berliner Drogenszene Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.